Wir haben ein kleines Problem. Es steht immer wieder in diesen Foren, durch diese tollen Internetleute, die so viel tippen. Nordfront hat wieder nur Lieder gecovert. Also dann, ja, da scheiß ich drauf. Da müssen wir mal feststellen, das war bisher das erste Lied, was wir, eins. Das ist kein Hitlergruß, das ist nur mein Daumen. Eins, das heißt, wenn wir nur eins gecovert haben, dann könnt ihr in diese scheiß Foren schreiben, wir haben zwei gecovert, weil das nächste Stück ist auch gecovert. Ist nicht von Nordfront, sondern von Nordwind. Aber ist ein schönes Lied und wir wollen es gerne spielen. Viele werden es sicherlich kennen. Die ersten Jahre hielt mein Vater meine Hand, gab mir Halt auf meinem Weg zu einem Mann. Er lehrte mich Recht und Unrecht zu verstehen. Dieses Land als mein Vaterland zu sehen. Hier bin ich geboren und sterben werde ich hier. Denn du bist mein Vaterland. Hier bin ich geboren und sterben werde ich hier. Denn du bist mein Vaterland. Ist hier auch nicht alles Gold, was glänzt? Vergiss das Land nicht, das du deine Heimat nennst. Lern es zu lieben, ob es stürmt oder schneit. Will man es dir nehmen, dann sei zum Kampf bereit. Hier bin ich geboren und sterben werde ich hier. Denn du bist mein Vaterland. Hier bin ich geboren und sterben werde ich hier. Denn du bist mein Vaterland. Sieh die Wälder, die Flüsse. Kein Land der Welt ist so wunderschön. Sieh den Adler, der das Lied der Freiheit singt. Höre mein Herz, wenn es im selben Rhythmus klingt. Hier bin ich geboren und sterben werde ich hier. Denn du bist mein Vaterland. Hier bin ich geboren und sterben werde ich hier. Denn du bist mein Vaterland. So, jetzt wollen wir nochmal die Leute auf der anderen Seite des Sounds singen hören. Denn schließlich ist es auch euer Vaterland. Hier bin ich geboren und sterben werde ich hier. Denn du bist mein Vaterland. Hier bin ich geboren und sterben werde ich hier. Denn du bist mein Vaterland. Hier bin ich geboren und sterben werde ich hier. Denn du bist mein Vaterland, mein Vaterland. Hier bin ich geboren und sterben werde ich hier. Denn du bist mein Vaterland. Dankeschön.